Fall. Und nun ist es also wirklich vollkommen an der Sache vorbei, wie sich man vorstellt, dass das wirken würde, wenn Sie eine Beethoven-Sonate, sagen wir mal die Mondscheinsonate, die ersten was für sich veröffentlichen und dann ein neues Opus machen, mit geht schon hier deswegen nicht, weil der zweite das gar nicht der Tonika anfängt. Nicht? Das ist ein typisches Mittelgebiet, für das der Verleger eigentlich seine älteste Musik verstanden hätte. Ja, und hätte nicht, dass es so nicht geht, aber er hat es nicht bemerkt. Nun steht ein merkwürdiger Titel, deshalb ist dieses Ganze über französische Motive geschrieben. Das, so ist es bei Schubert, ist ja sehr klar in der Winterreise artikuliert. Also er artikuliert manchmal musikalisch einen Zustand, der objektiv ist, der sich nicht ändern lässt, aber der sich natürlich kommentieren lässt. Und es ist wunderbar, am Anfang zu hören, wie das Thema da steht, zunächst völlig objektiv, und schon bei der zweiten Wiederholung kommen so kleine Kommentare, persönliche Kommentare zu dieser objektiven Musik. So fasse ich das jedenfalls auf. Also das erste Thema, der Marsch, ist folgendermaßen. Thank you. Stuart in der Redaktion dieses Themas ihm viel zugefügt hat. Nun kommt ein Schlussteil, und das ist so fantastisch, dass hier der Ausdruck, den Schubert beabsichtigt, genau mit der objektiven Form der Sonatenform übereinstimmt. Jetzt kommt nämlich, das wissen Sie aus der Sonatenform auch, bei der Schlussgruppe der Exposition werden in gewisser Hinsicht erstes und zweites Thema zusammengefasst. Jetzt kann man sagen, Liedgestalt und Marschgestalt werden jetzt eine Einheit. Der Bedeutung kann ich jetzt nicht alles drauf eingehen. Dann geht es wieder weiter, der Weg mit dem ersten Thema, und dann erscheint H-Dur. Das H-Dur ist eigentlich Cess-Dur. Jetzt haben wir genau dasselbe wie vorhin in den Lebensstürmen. Wir sind dann auf der dominanten Tonart von E-Moll, dann kommt die Reprise, aber wir wissen es, wir merken es gar nicht. Da ist das Fernste wieder das Nächste, sind wir plötzlich dann wieder in E-Moll. Also eigentlich Cess-Dur umgedeutet zu haben. Und wenn es auch etwas lang wird, möchte ich Ihnen zuher die Durchführung einmal einzeln spielen, weil es also eine fantastische Sache ist, wie das ansteigt. Und man immer wieder dieselbe Liedgestalt von einer anderen Perspektive aussieht, von einer anderen Höhe. Thank you. Ja, in der Weise kann ich weitermachen. Wir sehen. Dann einen kurzen Blick auf den zweiten Satz des Anantino Valier, auf die Dominante von H-Moll beginnend. Also, Sie müssen sich mal vorstellen, das zweite Thema des ersten Satzes ist die Moll. Ja, und es gibt im zweiten Satz das Thema. Geschrieben 1825 oder 1824.